Gedanken schaudern und schwanken. Wo magst du jetzt wohl sein? Ich könnt mich hassen, dich ziehen zu lassen. Nie werd ich's mir verzeihen. So unerfahren, blind für Gefahren, bleibst du stets ein Kind für mich. Zart und verletzbar, unersetzbar, ich habe Angst um dich. Die Welt ist voll Fallen, es droht dir von allem Lüge, Verrat und Betrug. Schließ dein Herz in Eisen ein, lern geschickt und klug zu sein und glaub niemals an die Zärtlichkeit von Schlangen. Sprich nicht aus, was dich empört, beug den Kopf, wo sich's gehört, dass ich immer auf dich stolz sein kann. Jahre des Lebens gab ich vergebens, das Schicksal war gegen mich. Dir kann's gelingen, es zu bezwingen, ich setz meine Hoffnung auf dich. Die Welt ist voll Schmeichlern, Schmarotzern und Heuchlern, voll Neid auf Geschick und Genie. Schließ dein Herz in Eisen ein, lern aus Vorsicht kalt zu sein und glaub niemals an die Ehrlichkeit der Wölfe. Nimm mit Dank, was man dir gibt, mach dich nützlich und beliebt, dass ich immer auf dich stolz sein kann. Mein Sohn, um stark zu sein, schließ dein Herz in Eisen ein.